10.000 Meilen unter dem Meer. unentdeckter, geheimnisvoller, immer schneller, einzeller, schneller als Eisenseller, um Kurven blauer Atome, galaktische Symptome, Kiemen und Augen, das wird mir keiner glauben. Dort ist sie, die Muschel, verborgen tief und schwarz, man erkennt nichts. Fische drumherum im Kreis, zu zweit in der Dreierreihe. Wir wissen, was sie tun, trotz der Dunkelheit. Intuitiv geistreich. Der Verkehrswahnsinn fängt an. Zwei Frösche neben mir grinsen mich an. Gefangen in der Strömung. Ich kann mich nicht verwehren. Du bist zu stark. Wir werden bald gebären. Du bist autark, dein System grenzenlos, auf deinem Schoß mit meinem Kopf ich liege, in Ursuppe wiege, wälzt, vollkommen und radikal verschmelzt. Danke, du Funke, schaubarer Kalunke, lautloser Urknall auf allen Frequenzen, hinaus über alle Gesetze und Grenzen.